Oh, ich sag dir, der Himmel ist hier. Der Himmel ist hier. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Der Himmel ist hier. Oh, der Himmel ist hier. Die Engel sind hier. Seine Herrlichkeit ist hier. Gott ist hier. Oh, Jesus ist hier. Der Heilige Geist ist hier. Weißt du, hier atmest du auf. Hier atmest du auf. Weißt du, unser Sein, unsere neue Natur ist ganz aus Gott. Wir brauchen diese Atmosphäre des Himmels. Unser Geist braucht es, unser Sein braucht diese Atmosphäre des Himmels. Hier werden wir gesättigt. Oh, hier ist Sättigung. Für dich am Livestream. Lass dich sättigen, lass dich sättigen, lass dich sättigen von dieser Substanz des Himmels. Weil es gibt eine Substanz des Himmels. Und du wirst immer sensibler für diese Substanz des Himmels. Du weißt immer mehr, wo sie ist und wo sie nicht ist. Und immer mehr passiert es, wo du bist, diese Substanz des Himmels ist. Und wo wir zusammenkommen und den Herrn erheben und nicht zurückhalten, sondern uns einfach reinwerfen. Weißt du, einfach reinwerfen in diesen Lobpreis, in diesen hohen Lobpreis. Weißt du, da zeigt er sich. Oh, da wird diese Substanz, weißt du, die in dir drin ist und die stark ist, auch bei jedem Einzelnen von uns zu Hause. Aber weißt du, wenn wir zusammenkommen, wird es hier nochmal unendlich viel stärker. Oh, Herr, wir lieben dich. Wir lieben dich. Danke für den Himmel. Danke für den Himmel, der du bist. Danke für den Himmel, den du in uns hineingepflanzt hast. Und dass wir wirklich in diesem Lebensraum des Himmels und deiner Herrlichkeit leben können. Oh, wir sind verdorben für alles andere. Weißt du, es ist ein gutes Verdorbensein für alles andere, was einfach nur weltlich ist oder auch nur schwach. In dieser Atmosphäre des Himmels ist seine Kraft, die dich gesund macht, die dich stark macht, die dich ermutigt. Das ist Ermutigung, weil der ganze Himmel ist ermutigt, weißt du? Da gibt es keine Entmutigung oder irgendwas. Der ganze Himmel ist voller Glauben. Und das ist diese Atmosphäre, die wir hier spüren und einatmen. Und du kannst sie, nimm sie mal gerade wirklich in jede Zelle deines Seins auf. Jede Zelle. Oh, unseres Seins wird erfüllt vom Himmel. Unsere Körper sind bestimmt, wirklich Himmelskörper zu sein. Halleluja. Unsere Seele ist bestimmt, göttlich zu sein. Durchdrungen von Gott. Oh, durchdrungen von Gott. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen heute Abend durchdringst bis in die tiefste Tiefe, Herr des Seins, durchdringst uns alle wirklich, durchdringst, dass wir nur noch aufatmen, weißt du, kannst aufatmen, aufatmen, Jesus ist gekommen, damit wir aufatmen. Gleichzeitig tauchen in seiner Herrlichkeit, weit werden, die Kontrolle abgeben und einfach uns fallen lassen in sein Sein und seine Liebe. Sie hält dich, seine Liebe hält dich, seine Liebe trägt dich. Seine Liebe füllt dich. Und sie macht dich so glücklich. Sie macht dich so glücklich, dass du übersprudelst vor Freude und Glück. Oh, und nicht so wahr, das wird alles gut. Da wird alles möglich. Wird alles möglich. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, dass wir deine Lieblinge sind. Und an deinem Herzen ruhen. Unser wunderbarer Gott. Der König der ganzen Erde. Der König des Himmels. Der König des ganzen Universums. Herr, wir beugen uns vor dir. Du bist Gott. Du bist der einzig wahre Gott. Wir sind deine Kinder. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Oh, Halleluja. Ich hatte heute immer diesen Vers aus Malachi. Da heißt es, ihr, die ihr meinen Namen fürchtet, euch wird, und für uns im Neuen Bund heißt es, euch ist die Sonne der Gerechtigkeit aufgegangen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie die Mastkälber. Danke, Herr, dass wir bestimmt sind, Mastkälber zu sein. Und die Sonne der Gerechtigkeit ist uns aufgegangen. Herr, du bist die Sonne der Gerechtigkeit und du hast uns gerecht gemacht. Und du hast Heilung gebracht. Herr, ich rufe heute Abend wirklich Heilung aus. Bei jedem Einzelnen hier, bei jedem Einzelnen am Livestream, danke für Heilung in den Seelen, Heilung in den Körpern. Oh, Halleluja. Ich danke dir, jeder, der nicht springen konnte wie ein Mastkalb, der springt. Halleluja. Gibt es irgendjemanden, der nicht wie ein Mastkalb springen konnte, weil er irgendein Problem hatte mit den Füßen, den Knochen der Hüfte? Oder können hier alle springen wie die Mastkälber? Wenn nicht, dann komm nach vorne und lass für dich beten. Hund kann springen wie ein Mastkalb. Danke auch für Frieden. Ich hatte noch den Eindruck, einfach Frieden, dass du, also jetzt, ich glaube, in dieser Atmosphäre gibt es gar keine unruhigen Gedanken mehr. Aber wenn noch irgendwas war oder du in der letzten Zeit geplagt warst, einfach von Unfrieden in deiner Seele und vielen Gedanken, dann komm her, dann setz mit dir frei. Die Kraft Gottes bringt Frieden und Ruhe auch in deine Gedanken, dass du wieder Ruhe hast und Frieden hast in deinen Gedanken. Halleluja. Wenn dich das betrifft, yes, Shalababa. Oh, Shakatata. Die Freude am Herrn, die deine Stärke ist. Touch him. Touch him, Lord. Touch him, Lord. Oh, danke, Jesus. Frieden, Frieden, Frieden, Frieden und Freude. Halleluja. Oh ja, der Friede Gottes ist hier. Bade ihm, bade in ihm. Halleluja. Wer hatte noch einen Eindruck? Halleluja. Komm her und sag ihm, du hattest einen Eindruck. Und zwar habe ich einen Eindruck für dich. Ich habe ein einfaches Chinesisch für dich. Silvia, ein einfaches chinesisches Wort. Ich kann kein Chinesisch. Es sind die Buchstaben Q und I. Und W und U. Und ich glaube, dass das was mit Flackentanz zu tun hat. Und ich glaube, dass Gott dich herausholen möchte von dem, was du erlebt hast, tust du weg. Weil Gott wird dir eine eigene Flagge geben und wird dich positionieren im Flackentanz. Und du wirst einen Tanz bekommen, den Gott dir zeigt, erst an versteckte Orte. Und dann wird er dich hervorheben, wo du deine Position im Flackentanz einnimmst und diese Zeit kommt. Und ich sehe deine Löwenflaggen und der Löwe von Juda wird die Bahn betreten, weil der Geist der Wahrheit nochmal neu fällt im Lobpreis. Und da ist dein Tanzen, dein Flackentanz wichtig vor Gott und hier auch in der Gemeinde. Und ich glaube, dass Gott dich einfach neu salben möchte damit. Kannst du was mit dem Wort anfangen? Schreib es dir auf, okay? Halleluja. Ja. Also ich bin vorher während der Anbetung auch wirklich getaucht. Und dann habe ich großes Schiff gesehen und habe diesen Eindruck für die Gemeinde irgendwie gehabt. Das war so ein Gemeindebild, Riesenschiff. Der Vater hat das alles initiiert. Er ist am Steuer. Und jeder hat eine Aufgabe auf diesem Schiff. Jeder ist da irgendwie tätig natürlich. Es gibt alles Mögliche. Kennt ihr ja, was auf dem Schiff, denke ich mal, zu machen ist. Es gibt verschiedene Tätigkeiten, so wie hier in der Gemeinde auch, die schon da sind. Aber das Tolle war, dass wirklich der Vater am Steuer war. Er weiß, wo es lang geht. Jesus hat gedient auf dem Schiff. Jesus hat gedient unter uns auf dem Schiff. Der Heilige Geist war auch da. Der macht natürlich ganz tolle kreative Sachen da mit Jesus zusammen. Und die Crew wird immer stärker, immer gewaltiger. Und dieses Schiff ist einfach genial. Das wollte ich einfach weitergeben, so als Gemeindebild. Und ich glaube, das ist echt ein Ruf, dass jeder hier auf dem Schiff seinen Platz einnimmt. Halleluja, weil für jeden gibt es einen besonderen Platz auf diesem Schiff. Also streck dich mal aus, Halleluja, und sag, Herr, wenn du das möchtest, zeig mir meine Position auf dem Schiff. Wo ich sie noch nicht gefunden habe, Herr, führ mich an den richtigen Platz. Zeig mir, wo das ist. Und ich danke dir, dass ich ein Sohn bin und dass ich auch ein Diener bin von dir. Und ich danke dir, dass du mich auf deinem Boot, auf diesem Rettungsboot einsetzt. Halleluja, ich setze jetzt jeden frei, dass jeder wirklich seinen Platz auch am Leistung wirklich findet auf diesem Boot der Gemeinde. Halleluja. In Jesu Namen. Ich setze es frei, dass du weißt, wo sollst du anfangen, wo sollst du dich positionieren, wo ist dein Platz von Gott, vom Vater. In Jesu Namen, dass er dir das zeigt. Und vertrau darauf, dass er dir das zeigt. Und dass du weißt, da soll ich zum Beispiel mal anfangen. Da kann ich mal anfangen. Genau. Halleluja. Amen. Und Amen. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Hatte noch jemand was? Halleluja. Noch einen wichtigen Eindruck für uns alle. Du hattest noch, ja. Eigentlich ist es jetzt mehr eine Bestätigung. Und zwar habe ich auch das Schiff gesehen oder ein Schiff gesehen. Und zwar ist es logischerweise auf dem Wasser gefahren, aber es war total neblig. Und wir sind praktisch, manche oder wir sind in dem Boot gesessen und wir waren eben im Nebel. Jesus ist aber vorne oben gestanden praktisch. Ich glaube, er hat sich auch irgendwie am Mast festgehalten und hat geschaut, wo es hingeht. Und da, wo er war, da war dann praktisch immer freie Sicht. Und das ist vielleicht noch eine Ergänzung oder Bestätigung dafür, dass die, wo jetzt zum Beispiel sagen, ich weiß nicht, wo es hingeht oder ich sehe nichts, es ist vernebelt oder so, dass wir auf Jesus schauen. Und Jesus hat klare Sicht und er zeigt uns nicht nur den Weg, sondern vielleicht dann auch den Platz, die Position im Reich Gottes. Amen. Ich glaube, das gehört untrennbar zusammen. Halleluja. Amen. Und jetzt dient uns die wunderbare Irme weiter im Wort. Halleluja. Ja, Applaus. Vermisst euch, wenn ihr jetzt aufhört. Gott ist gut. Gott ist gut. Und wir haben gesungen vorher, dein Geist erfüllt mich. Sein Geist erfüllt uns. Jesus Christus ist in uns. Und das ist eine Tatsache. Das ist Fakt. Das ist so. Christus ist in uns. Und was wir zu tun haben, wie wir gesungen haben, Ich tauche immer tiefer. Ich tauche immer tiefer in dieses Bewusstsein hinein, dass er in uns ist, dass sein Geist in uns ist. Und es ist so ein tiefes Verlangen in mir. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber in mir ist es so ein tiefes Verlangen, dass dieses Bewusstsein immer da ist, dass ich mit ihm, in ihm alles tue und alles lasse. Und ja, in letzter Zeit merke ich halt dann auch, wie man oft abgelenkt wird von dem Umfeld, von dem, was gerade da so läuft um uns rum, was man hört, was man sieht, was man gerade tun will oder muss. Und heute Morgen hatte ich was erlebt und das will ich jetzt mit euch teilen. Und zwar war ich am Obst schnippeln für unser Frühstücksmüsli. Also eine ganz natürliche Arbeit. Und genau das will ich im Bewusstsein machen. Aber mir war es echt nicht so bewusst. Aber dann fiel mir ein, du hast doch einen Granatapfel im Kühlschrank. Den muss ich jetzt endlich machen. Und ich habe mich davor gescheut, weil das immer so eine granatenmäßige Arbeit ist. Kennt ihr das Wort granatenmäßig im Schwäbischen? Es gibt granatenmäßig viel und granatenmäßig schön und granatenmäßig ist einfach übermäßig viel. Und dann dachte ich, okay, ja, da hat das Wort seine Bedeutung her, vom Granatapfel. Und der Granatapfel... Der Granatapfel, der kam so in mein Bewusstsein und ich liebe Granatäpfel. Schon immer bevor ich es probiert habe, habe ich die geliebt. Warum? Weil die so herrliche Blüten haben. Weil die sich so schön entwickeln. Weil so eine tolle Frucht dabei rauskommt. So eine satte Farbe. So ein Knallrot, weißt du, Blutrot. Blutrot und er ist einfach schön anzuschauen. Und dann habe ich auch gelesen, dass im Mose steht es, glaube ich, die Priester an ihrem Gewand unten rum am Saum hatten die immer Granatäpfel, also symbolisch, die waren glaube ich aus Stoff, und ein Goldglöckchen, Granatapfel-Goldglöckchen, Granatapfel-Goldglöckchen. Die Priester, die ins Heiligtum gingen. Also ist der Granatapfel was Besonderes und ein goldenes Glöckchen auch was Besonderes. Es war ja, damit die nicht, falls die tot umfallen vor Gott, damit dass man es hört und man sie dann wieder rausholen kann. Denke ich. Weiß auch nicht genau, ob das jetzt so stimmt, ist meine Interpretation. Jedenfalls, der Granatapfel ist was Göttliches für mich. Und oben die Blüte, wenn die dann sich so, wenn die Frucht kommt, ist das wie eine Krone obendrauf. Und ich habe den aufgeschnitten und dann war das wie so eine Vision, wie der Geist mir zeigte, das ist wie Bibellesen. Du schneidest das auf, du machst dir die Mühe, du gehst an die Arbeit, du nimmst den Apfel, du holst dir die Bibel und du arbeitest, du öffnest und liest. Ja. Und hab dann so aufgeschnitten und hab gemerkt, wie so viel Frucht hervorkommt. Und wenn wir uns mit dem beschäftigen, mit dem Wort Gottes, weißt du, dieser Granatapfel war dann für mich wie das Herz der Liebe. Das Herz Gottes. Und wenn wir uns mit dem Wort, mit dem Herzen Gottes, mit der Liebe beschäftigen, dann kommt viel Frucht hervor. Dann kommt viel Frucht hervor. Weißt du, und ich schneide das so auf und dann geht es nicht anders, als dass der Saft oft spritzt. Und es gibt auch eine Mordsauerei, granatenmäßige Sauerei. Und ich wusste, wenn ich mich mit dem Wort Gottes, mit der Liebe, mit seinem Blut einfach beschäftige, dann spritzt es aus mir heraus, es spritzt. Und um mich rum passiert was Gnadenmäßiges. Es war echt, es war so genial, einfach beim Müsli machen. Und dieser Saft, dieser rote, der ging mir unter die Nägel. Meine Hände waren knallrot. Es hat echt ganz lang gedauert, bis das wieder weg war. Das Brett, auf dem ich es gemacht habe, ist immer noch rot. Also das bewirkt was. Wenn wir uns mit der Liebe beschäftigen, wenn wir uns mit Gottes Herzen beschäftigen, wenn wir merken, was für Leben da hervorgeht, weißt du, und diese Saftkörner, wenn die auf der Zunge zergehen und du diesen Saft trinkst, das ist köstlich, das ist erfrischend, da hat es Mineralien drin, die sind lebensnotwendig und genau so ist es mit dem Wort Gottes, es ist lebensnotwendig und machen wir uns die Mühe, öffnen wir dieses Buch, weißt du, ich weiß es, weil ich habe es schon so oft gehört, dass Bibellesen schwierig sei, dass Bibellesen Mühe kostet und dass viele die Bibel auf dem Regal stehen haben. Weißt du, ich habe einen Granatapfel, der ist jetzt bestimmt 2 Jahre alt und den habe ich, der ist so schön, der bleibt jetzt da liegen, aber der wurde immer grauer. Immer grauer, der wird klein, der ist nicht mehr so frisch rot, der wird klein, der schrumpelt zusammen und verstaubt, demnächst schmeiße ich ihn weg. Weißt du, und mit dem Wort Gottes ist es genauso. Wenn du das im Regal stehen lässt, dann bringt es gar nichts, dann bringt es keine Frucht, dann erfrischt es dich nicht, dann gibt's dir keine Kraft, du verspritzt nichts, es ist nichts mehr da, um zu spritzen, nichts mehr da, um andere rot zu machen mit dem Saft. Es ist nichts mehr da, weißt du, und deshalb möchte ich euch ermuntern, die Bibel zu verstoffwechseln, sich die Mühe zu machen, zu öffnen, rausholen. Weißt du, es sind in dem Granatapfel so in Portionen aufgeteilte Stücke drin mit Haut so abgegrenzt und genauso ist es in der Bibel. Du liest ein Stück, öffnest es, da kommt so viel raus. Du musst nicht das Ganze auf einmal. Du beschäftigst dich mit so einem kleinen Stück und isst die Frucht und holst die raus und genießt es und verstoffwechselt es und der Geist in dir, der bringt es hervor und die Frucht fließt, weißt du, sie fließt einfach aus dir, sie fließt aus dir, wo du bist, wo du gehst, wo du stehst, sie fließt aus dir, sie verändert Atmosphären, oh. Sie bringt Heilung, wow, die Menschen sehen, dass bei dir was anders ist. Die erinnern sich, ich habe auch so ein Wort der Liebe in meinem Regal stehen, wo ich das rausholen kann und mich damit beschäftigen, mir die Mühe machen, weil du davon erzählst, was du rausholst, wie du Erfrischung rausbekommst, wie du wirklich Lebenskraft herausbekommst, wie du isst, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. In Jesu Namen tu das. Amen. Ja, schmecket und sehet. Ja, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Weißt du, ich bin so froh, dass wir einen lebendigen Gott haben. Ich bin so froh, weißt du, dass er uns Leben gegeben hat. Ja, weißt du, ich dachte eben, wie die Irma das gesagt hat, weißt du, das Wort Gottes, ist ja auch gegeben, um wirklich das Leben in uns wirklich aktiv werden zu lassen. Ja? Weißt du, das wirkt einfach zusammen. Es braucht das Wort Gottes, es braucht den Geist Gottes, ja, und das wirkt einfach zusammen. Aber ich sag dir, weißt du, da, wenn du das beides hast, weißt du, da britzelt es einfach richtig. Da kannst du gar nicht mehr anders als irgendwie aktiv sein und sagen, ja, das Leben, das will einfach raus. Ich muss es weitergeben. Weißt du, ich muss anderen von Jesus erzählen. Ja, ich muss einfach erzählen, was er in meinem Leben getan hat. Ja, das Leben, das will einfach raus. Es sucht sich irgendwo einen Ausfluss. Ja, und ich bin so froh, weißt du, dass dieser Gott, dass dieses Leben einfach lebendig ist. Ja, und eben nichts Verstaubtes. Ja, nichts, was du irgendwie sagst, ja, wie so ein Geschenk, wo du sagst, ja, schön. Stelle ich mal wohin, ne? Schön anzuschauen, aber kann man nichts mitmachen, ja? Weißt du, dieses Leben, was wir bekommen haben, ist ein Leben, das wirklich bis in alle Ewigkeit, ja, lebendig ist, ja? Bis in alle Ewigkeit, ja? Es ist nichts, was wir heute irgendwie bekommen und morgen ist es schon wieder alt, ja? Sondern dieses Leben ist immer wieder Neues. Dieses Leben bringt immer wieder Neues hervor. Weißt du, du kannst jeden Tag, jede Stunde mit Gott wirklich was Neues erleben. Ja, weißt du, das ist so viel drin, der Himmel, weißt du, ist grenzenlos. Und, weißt du, unendlich, so ein bisschen kannst du sehen, wenn du dich mit unserem Universum beschäftigst, weil dann kommst du auch nie ans Ende, ja. Aber darin kann man sehen, dass Gott wirklich unendlich ist. In Gott gibt es wirklich unendlich viel, ja. Und wenn du heute irgendwie gedacht hast, ich habe heute was Starkes mit Gott erlebt, dann freu dich auf morgen, weil morgen gibt es noch was Stärkeres, ja. Ja, weißt du, Gott ist eben so, Gott tut immer wieder Neues. Gott tut immer wieder Neues. Und das Einzige, was uns nicht passieren kann, ist, dass wir irgendwie in so einen Status quo reingehen, wo wir irgendwie denken, ja, ich kenne das jetzt, ich weiß es jetzt, ich weiß, wie es läuft, ich weiß, wie der Hase langläuft, ich bin schon 30 Jahre Christ, ja. Weißt du, das hilft dir halt nichts, weil Gott tut heute wieder was Neues, ja, er tut heute wieder was Neues, er wirkt immer Neues, ja, und das Einzige, was wir tun können, ist einfach da voll reinspringen, ja, uns voll reingeben, uns wirklich ihm hinzugeben, ja, weil, ich meine, wenn wir es immer selber versuchen, das sind immer die Punkte, wo wir irgendwo recht schnell ans Ende kommen, ja, an unsere Grenzen, ja. Aber wenn wir uns wirklich ihm öffnen, wenn wir uns ihm hingeben und sagen, Herr, wirke du durch mich, mach du es in meinem Leben. Weißt du, wenn wir ihm vertrauen, ja, dieses Leben ist wirklich ein Leben aus Vertrauen. Aus Vertrauen. Du brauchst für vieles in diesem göttlichen Leben deinen Verstand nicht wirklich. Ja. Ich meine, Gott hat ihn dir gegeben und er ist nützlich, aber um dieses Leben wirklich zu ergreifen und dieses Leben wirklich zu leben, da brauchst du einfach deinen Verstand recht wenig dazu. Ja? In dem vielleicht, wie es nachher sich kanalisiert, ja, und wie das Leben dann nachher durch dich wirksam wird, da kann dein Verstand dir wirklich wieder nützlich sein. Aber wenn es darum geht, es zu ergreifen, ja, und wenn es darum geht, wirklich sich da voll reinzugeben, weißt du, das ist eine Herzenssache. Es ist eine Herzenssache. Gott will unser Herz, ja. Er will unser Herz, ja. Er will uns nicht irgendwas für den Verstand geben und irgendwas erklären, ja. Wo er sagt, hier, schau mal, die Bibel, das Wort Gottes, weißt du, es steht ja auch geschrieben, der Buchstabe tötet, ja. Aber der Geist macht's lebendig, ja. Und wir haben beides, ja. Wir haben beides, ja. Weißt du, so gut, dass wir beides haben, ja. Dieses Wort Gottes, wirklich diese Nahrung, ja, die wir uns einfach zuführen können jeden Tag, ja. Und wir haben den Geist, der lebendig macht, ja. Und der nicht nur uns lebendig macht, sondern der durch uns eben wirklich wieder fließt, ja. Und das ist die Art und Weise, wie diese Welt verändert wird. Das ist die Art und Weise, wie deine Arbeitsstelle verändert wird, wie deine Familie verändert wird, wie dieses Land verändert wird und wie die ganze Welt verändert wird, weißt du, durch dieses Leben, weißt du, man stellt dir Jesus vor, er ist wirklich der Erstgeborene, der uns wirklich vorgelebt hat, wie es geht, weißt du, ich meine, wie kannst du im Natürlichen einfach das sehen, wenn er ist als Mensch auf diese Erde gekommen, ja, er hat einfach Dinge getan, er hat Wunder gewirkt, ja, aber, weißt du, vom Natürlichen, wie kann ein Mensch so viel verändern, das, was du im Natürlichen, das kannst du vergessen, ja, Aber es ist möglich durch Gott, es ist möglich durch dieses Leben. Und Jesus, er hat sein Leben vorgelebt, er hat sich hingegeben. Ja? Er hat sich hingegeben bis zum Tod. Ja? Er ist wirklich ans Kreuz gegangen. Er hat das alles auf sich genommen, damit wir wieder dieses Leben haben können. Ja? Also er hat es uns vorgelebt, er hat es uns vorgemacht, er hat sich hingegeben. Und heute, ja, was ich meine, unsere Zeitrechnung ist auf Jesus zurückzuführen. Ja? Weißt du, auf der ganzen Welt oder fast auf der ganzen Welt, ja, hat das wirklich einen Maßstab gesetzt, ja, wegen einem Menschen, ja, ich sage jetzt bewusst Menschen, weil er als Mensch hier auf diese Erde gekommen ist, aber er war verbunden mit Gott, er war wirklich eins mit seinem Vater, ja, und das ist einfach das, was das Ganze dann, was Veränderung gebracht hat, ja. Das ist das, was, wo er wirklich die Erlösung, ja, das, was er gemacht hat, das Erlösungswerk, was er vollbracht hat, was er auf dieser Erde getan hat. Und genauso sind wir hier. Wir sind ja jetzt hier an seiner Stadt. Ja, und genauso sind wir verbunden, um wirklich das göttliche Leben hier auf die Erde zu bringen. Ja. Und so leben wir und so gehen wir, indem wir uns ihm wirklich hingeben. Ja, als lebendige Gefäße. Ja, um wirklich zu sagen, Herr, weißt du, nicht mehr das, was ich vielleicht will oder wollte oder wie auch immer, sondern Herr, ich will das, was du willst, ja. Ich will das erleben, was du willst, ja. Und ich will das tun, was du durch mich hier tun möchtest auf dieser Erde, ja. Das ist unser Leben, ja. Das ist unser Leben, weißt du, und so gehen wir auf dieser Erde. Wir lassen uns leiten vom Geist, ja, und lassen uns führen einfach, wo wir hingehen sollen, was wir tun sollen, auf wen wir zugehen sollen, wo wir einkaufen sollen. Du hast ja vorher von der Irme gehört, was so ganz alltägliche Dinge, ja, können wir tun, aber wir sind geführt und wir sind geleitet von Gott. Ja. Wir sind geführt und geleitet von seinem Geist und so verändern wir diese Welt. Ja. Weißt du, dazu sind wir hier, um diese Welt zu verändern, um das göttliche Leben hier auf diese Erde zu bringen. Amen. Amen. Ja, Halleluja. ja, dein Boot, was du gesehen hast vorhin, das ist mein Stichwort, weil ich habe wirklich, du hast gesprochen und ich hatte wirklich diesen Satz im Kopf, all hands on deck. Jetzt ist wirklich die Zeit, dass wirklich alle Hände an Deck gebraucht werden. Und es gibt so einen Film, der wurde von Christus Valenation quasi produziert. Und der beschreibt genau das, wenn man sieht, dann ein ganz schönes Kreuzfahrtschiff, das fährt da durch die Nacht und es ist wunderbar. Und in diesem Kreuzfahrtschiff sind schöne Räume, wie man so von den schönen großen Kreuzfahrtschiffen kennt, wie die Queen Mary und so weiter, Queen Elizabeth. Und dann hat man so richtig schöne Räume, die mit Gold sind und die Leute werden vorbereitet und die Tische sind schön gedeckt und die Menschen haben wunderschöne Kleider, Ballkleider an, die Männer in Smoking und es ist alles wunderbar und dann kommt der Kapitän und sagt, ja, wir fangen jetzt um 19 Uhr den Gottesdienst an, sind alle bereit und alle so, ja, wir kommen sofort und so. Und dann sieht man parallel, kommt ein Notruf von der Küstenwache an das Schiff und es, die Küstenwache sagt, hallo, hallo, wir haben einen Notfall, da ist ein Schiff gesunken und ihr seid am nächsten dran, ihr müsst dahin fahren. Und das Schiff bekommt diesen Notruf und setzt dann alle Hebel in Bewegung und dann die Männer quasi, die an Deck arbeiten, fangen dann an, so die Boote, die Rettungsboote fertig zu machen, weil die müssen ja den Menschen helfen, die in diesem Schiffsunglück unterwegs waren. Und aber sie merken, sie sind viel zu wenig. Sie sind vielleicht 2, 3, 4, 5 Leute an Deck. Und sie sagten, ja, okay, oben sind doch die Leute sind doch oben in diesen schönen Räumen. Und da sind doch so viele. Und die sind doch da auf dem Schiff. Holt die doch mal einer. Und dann rennen sie los und platzen da rein mit ihrer Matrosenuniform und total schmutzig halt, wie Matrosen sind. Und sagen, Leute, kommt mit, ihr werdet gebraucht. Kommt mit, ihr müsst uns helfen auf den Schiffen, auf den Booten. Seid dabei. Und die schauen die an und sagen, ja, aber um 19 Uhr ist doch Gottesdienst. Und sie können es nicht. Und es kommen wirklich 1, 2, 3 kommen mit und sagen, okay, ja, wir helfen euch. Und sie steigen zusammen auf die Rettungsboote, sie werden runtergelassen und sie fahren zu den Menschen, die im Wasser sind. Und sie retten die, beziehungsweise sie können welche nicht retten, weil es zu wenig sind. Und es ist jetzt nicht die Zeit, dass wir sagen, okay, wir sind hier im Gottesdienst, es ist gut und es ist richtig und es ist super wichtig. Aber es ist jetzt auch die Zeit, dass wir wirklich rausgehen, dass wir das, was wir im Herzen haben, dass wir das wirklich zu den Menschen geben, dass wir unseren Platz einnehmen, dass wir wirklich an Deck gehen Und es ist jeder gebraucht von euch. Jeder Einzelne, der hier sitzt, hat seine Bestimmung. Jeder Einzelne, der hier sitzt, der am Livestream zuhört, ist benötigt heute. Und es gibt nichts mehr, dass man die Augen zuhalten und sagen, ja, aber wenn ich halt vielleicht noch 3 Jahre lang oder so in die Glory Life Schule gegangen bin oder wenn ich noch ein bisschen mehr gelernt habe oder wenn ich noch ein bisschen stärker bin oder noch mehr Trauma verarbeitet habe oder gesünder bin. Heute ist die Zeit. Jetzt bist du benötigt. Und nicht erst in übermorgen oder in 3 Jahren, sondern heute. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, nimm deinen Platz ein im Reich Gottes. Mach das, was du im Herzen hast. Wenn du Lobpreis machen möchtest, mach Lobpreis. Wenn du dienen möchtest, dann dien an der Stelle. Dann sprich die Leute an und geh da wirklich rein. Nimm deinen Platz ein an Deck. Weil es kann auch dein Platz kann kein anderer ausfüllen. Nur du, Gott hat dich geschaffen für diesen Platz. Und du kannst jetzt sagen, ja, vielleicht macht es ja jemand anders, aber es macht kein anderer. Weil nur du hast die Befähigung von Gott, nur du kannst es von Gott. Nur du bist die Person, die quasi Gott dafür auserwählt hat. Und du fehlst, wenn du fehlst. Ja, du fehlst wirklich, wenn du fehlst. Ich möchte dich wirklich ermutigen, nimm deinen Platz ein. Geh, Schritte des Glaubens und sei stark und mutig. Weil du hast einen starken und mutigen Gott und der macht dich stark und mutig. Wenn du sagst, Herr, ich habe Angst davor, Herr, ich weiß nicht, was ich tun soll, dann bitte ihn. Bitte, und er wird dir helfen und er wird dir geben. Und du bist nicht allein. Und du musst nicht Angst haben, dass du überfordert wirst. Du musst nicht Angst vor irgendwas haben, weil er ist bei dir. Er macht's durch dich. Und es gibt wirklich keinen Grund für Angst. Weil unser Papa ist gut. Und er hat den besten Plan für unser Leben. Und ja, vertrau ihm wirklich. Amen. Genau, dein Papa ist gut. Vertraue ihm. Ich hatte auch mal einen Granatapfel. Habe ich damals von euch geschenkt gekriegt, vom Pastor. Gell? Und ich glaube, der Pastor Georg hat gesagt, sei aber vorsichtig, wenn es ist. Und da habe ich gedacht, wieso muss ich da vorsichtig sein? Ja? Und ich habe im Internet geguckt und da war der Tipp, dass man den unter Wasser auspult, da sind so kleine Kerne drin. Und das war dann völlig problemlos. Also gab keine Sauerei, war richtig schön. Und irgendwie, ich will das Bild gerade weiter verfolgen, ist es auch beim Bibellesen ist es so, wenn du da keine Sauerei haben willst, also musst du einfach gefüllt sein vom Heiligen Geist. Ja, das ist wirklich ziemlich gut, wenn du dich fühlst, weil manchmal das Bibellesen so aus dem Fleisch heraus macht nicht so Spaß und es ist auch anstrengend. Aber wenn du dabei trinkst, ja, vorher trinkst, währenddessen trinkst, nachher trinkst, eigentlich immer trinkst, ja, Heiligen Geist, ja, wenn du dich fühlst, das ist einfach gut, ja. Und ich glaube, auf dem Schiff ist es auch einfacher, wenn du voll bist, ja. Weißt du, die Dienste sind ja manchmal auch so und so. Ich war auch schon in einigen Diensten und da ist es mal so und das ist mal so. Und manchmal macht es auch keinen Spaß. Aber ich habe gemerkt, dass wenn du voll bist, geht der Dienst viel einfacher. Ja, es geht viel einfacher und zwar jeder Dienst, also ob du Toiletten putzt, ob du Ordner machst oder ob du im Kinderdienst, da musst du doppelt trinken im Kinderdienst, ja, da musst du doppelt, das, ja, ja, und wenn du einen guten Kapitän hast, der dich motiviert, ja, zur Rettung auszugehen, weißt du, der füllt dich erstmal richtig ab, weißt du, der macht dich richtig voll, ja. Und du bist gut beraten, wenn du mittrinkst, wenn du einfach immer mittrinkst. Und vom Matrosen weiß man generell, dass sie immer einen guten Durst haben, ja. Und wenn du ein guter Matrose sein willst, solltest du immer gut gefüllt sein, ja. Immer gut gefüllt, weißt du, und das ist auch wichtig, ja. Ist wichtig, ja, ob du beim Intensivabend bist oder ob du in der Glory Life Schule bist oder ob du im Gottesdienst bist oder ob du beim Aldi bist, das ist völlig egal, oder ob du im Geschäft bist, ja, wenn du wenn du trinkst, immer wieder trinkst, einfach mit seiner Gegenwart Gemeinschaft hast, ne, dann fällt alles viel leichter. Es fällt viel leichter. Ja. Und ja, gehört ein bisschen Disziplin dazu. Ja. Ja. Und Ermutigung. Ja, manchmal hat man auch keine Lust zum Trinken. Und da brauchst du jemanden, der dich ermutigt, immer weiter zu trinken. Weil, also, wenn ich mir das vorstelle, die in der Apostelgeschichte 2, ja, wo es dann losging, ja, wo sie dann gefüllt wurden vom Heiligen Geist, ja, und abgefüllt wurden, ja, und die waren völlig verändert, ja. Die waren nicht mehr die Alten, ja. Die waren einfach neue. Das waren einfach neue. Das waren neue. Der Petrus war völlig neu. Ja, diese erste Predigt und die zweite Predigt von ihm, die war so voller Feuer. Ja, das war nicht mehr der Alte, der Jesus noch verleugnet hat vor einigen Tagen. Ja, das war ein neuer Petrus. Der war voller Feuer. Der war voller Energie. Und das hat er nicht aus sich gehabt, sondern das kam von oben. Ja, das war Kraft von oben. Ja, wir brauchen diese Kraft von oben. Ja, wir brauchen das Wort und die Kraft von oben. Ja, und das Wort selbst ist auch Kraft von oben. Ja. Das Wort ist nicht nur einfach Wort, das ist Kraft, das ist Energie, weißt du, das ist Fülle, das ist ausgerichtet werden, das ist im Feuer sein, ja. Das ist, wir ohne Gott sind wir einfach nichts, aber mit Gott in uns ist einfach Feuer, ja. Da ist einfach Feuer, ja. Ja, und wenn du evangelisieren gehst, dann musst du voller Feuer sein, ja. Und wenn du an die Arbeit gehst, dann musst du voller Feuer sein. Und wenn wir dieses Land erreichen wollen und für Gott haben wollen, müssen wir voller Feuer sein. Das heißt, immer so viel Geist wie möglich reinfüllen lassen. Herr, ich brauche einfach mehr, ja. Das ist, ja, Hunger und Durst, ja. Einfach mehr. Gott, ich brauche mehr von dir, ja. Und wir haben einen guten Vater, ja. Wir haben einen guten Vater. Wir können sagen, Abba, Vater, ja. Wir können sagen, Vater, das ist gut mit dir und es ist gut, dass ich zu dir kommen darf. Aber ich brauche mehr von dir. Ich brauche einfach mehr von dir. Ich brauche mehr von dir. Ich brauche mehr von dieser göttlichen Kraft, ja. Das brauchst du zum Leben, ja. Ja, und ja, Amen. Ja, in Zeiten wie diesen haben wir gut lachen. Gut lachen. Ei. Ja, das ist einfach so wichtig, diesen neuen Wein einfach zu trinken, diesen neuen Wein anzuzapfen. Ja, ist einfach jetzt nochmal, glaube ich, ein wichtig, dass wir alle nochmal trinken. Dass wir alle nochmal richtig trinken, so ganz viel trinken, den neuen Wein, so ganz viel inhalieren. Von diesem neuen Wein, genau. Manche brauchen noch ein ganz großes Fass, weil mehr reinpasst. Und manche springen schon wie die Mastkälber. Und manche kommen von der Theke gar nicht mehr runter. Die bestellen einen nach dem anderen. Eieieiei. Oh, danke, Jesus. Und manche sind ein ganz edler Jahrgang. Ganz edler Jahrgang. Ganz edler Jahrgang. Oh, und manche sind schon so voll, die brauchen gar nichts. Eieiei. Oh, und manche haben so einen richtig hochprozentigen Schnapsintus. Eieiei. Oh. Oh. Und manche strahlen so wie die Sonne. Eieieiei. Nicht Coronavirus, sondern Corona-Bier. Und manche sind so besoffen, dass sie sich eine Umarmung geben und an der Theke runterrutschen. Eieiei. Oh. Oh, und manche füllen das Fass immer wieder neu auf. Ja, manche sind auf der Toilette und haben da eingetrunken. Wer will noch? Tobi will auch noch. Oh, ei. Oh, ei, ei, ei. Schottischer Hochlandwhisky. Ei, ei, ei. Oh, danke, Herr. Für die ganz besonders stürmischen Zeiten. Ei, ei, ei. Ja, das dazu, einfach mal den Verstand auszuschalten und alles nur aus dem Bauch zu machen. Das war Absicht, Verstand ausschalten aus dem Bauch. Ach Gott, ist genial. Verstand ausschalten, okay. Ah, ich hab gar nichts. Heiliger Geist, ich brauch dich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich war überhaupt nicht auf Predigen eingestellt heute. Ja. Aber weißt du, da kommt mir gerade, manchmal gehen wir so daher und denken gar nicht so an Gott. Oder manchmal wollen wir vielleicht in dem Moment gar nichts mit Gott zu tun haben, weil wir irgendwas anders machen wollen oder woanders unterwegs sind. Und auf einmal kommt er und dann überschüttet er einen. Und dann steht man da und er sagt, was ist denn jetzt los? Aber er geht uns hinterher, er geht uns nach. Also ich habe jetzt nicht da hinten gesessen, weil ich Abstand halten wollte. Ich habe einfach nur gedacht, heute sind sie alle da, da komme ich bestimmt nicht ran. Und das ist gut so. Aber Gott. Und wir dürfen ihn nie außen vor lassen. Und manchmal, wenn wir denken, oh Mann, der will überhaupt nichts mit mir zu tun haben, ich kann ihn gar nicht spüren. Oh ja, Gott ist kein Gefühl. Aber im Moment spüre ich ihn, muss ich trotzdem sagen. Weil manchmal lässt er einem die Beine wackeln. Dann zieht er einem fast die Beine weg. Und das ist gut, weil man dann tatsächlich mehr hier was spürt als hier. Weil dann ist nämlich der Verstand ausgeschaltet. Dann ist der Verstand mal ausgeschaltet. Und das will er. Er will unser Herz. Wir sind aus ihm geboren. Wir sind Geist aus ihm geboren. Er will nicht unseren Verstand, den hat er selber und viel besser. Oh, fällt mir gerade ein, aber ich weiß nicht genau, was da steht. Ich habe nur heute gelesen, Hebräer 13, 21. Das war heute Morgen und dann wollte ich mir den Text immer wieder hochholen, aber irgendwie kam er nicht mehr am Tag und jetzt auch nicht. Aber es gibt einen ganz ähnlichen Text, der heißt, wir sollen in den guten Werken gehen, die Gott schon zuvor geschaffen hat. Und so ähnlich steht das da auch in Hebräer 13, 21. Das habe ich eingekesselt. Ich habe kein Datum daneben geschrieben. Aber heute, als ich ihn gelesen habe, dachte ich, wer hat mir denn das eingekesselt? Ich habe den Vers ja noch nie gelesen. Aber das kann ja gar nicht stimmen. Aber weißt du, es ist immer dieses frische Manna, immer dieses frische Manna. Gott hat dem Volk Israel jeden Morgen frisches Manna geschickt in der Wüste. Das war doch nicht umsonst. Und die es in die Tasche gesteckt haben und gedacht, oh, das hebe ich mir für morgen auf, vielleicht habe ich noch ein bisschen mehr Hunger morgen, dann war das verrottet. Nur an einem Tag, halt am Sabbat, hat er ihn nicht rausgeschickt. Da hielt das vom Freitag. Aber weißt du, wir brauchen ihn immer wieder neu. Immer wieder neu. Ist völlig egal. Und noch mehr, danke, Vater. Dann sitzen wir manchmal da, so völlig abgeklärt. Und auf einmal schnappt er uns, schnappt der Heilige Geist zu. Und dann muss man lachen und weiß vielleicht selber gar nicht, weshalb. Aber das ist genial, weil Gott ist unberechenbar. Und ich bin so froh, dass wir ihn nicht in irgendeine Schublade stecken können. Das lasse ich ja auch nicht zu. Wenn mich jemand in die Schublade steckt, mache ich ja immer so. Damit die Schublade nicht zugeht. Und da sind wir bei dem, was Sabrina vorhin gesagt hat. Er hat uns alle individuell geschaffen. Wir sind alle einmalig. Wir sind alle Musterstücke. Wir sind keine Kopien. Er hat uns so geschaffen, dass der Christian jetzt lachen kann, dass die Erika da sitzt und zuhört, dass ich jetzt hier stehe mit wackeligen Beinen. Er hat uns so geschaffen, damit wir jeder unseren Platz einnehmen. Weil das ist es. Wir sind alle ein Teil und er hat alles vorbereitet und darin gehen wir. Und so machen wir das. Also, wenn wir heute eines gelernt haben, Verstand ausschalten. Ganz, ganz wichtig. Ne? Deswegen, also ich hatte einfach, ich weiß nicht mehr wann, aber vorher, so einen Eindruck einfach, ne, ich sollte einfach mal den Verstand ausschalten, ja? Und dann ist passiert. Verstand ausschalten. Genau. Ja, jetzt weiß ich wieder. Genau. Und ich hatte einfach so den Eindruck, Verstand ausschalten, ne? Habe ich dann gemacht, habe ich schon mal erzählt. Genau, jetzt weiß ich es aber wieder. Genau, ich hatte einfach so den Eindruck, den Verstand auszuschalten, ja, wissen wir schon alle. Habe ich dann gemacht, ja. Jetzt kommt der Punkt. Stopp. Jetzt kommt der Punkt. Ich hatte einfach so den... Ich fange jetzt lieber von vorne an. Also ihr solltet auch den Verstand ausschalten, wollte ich sagen. Ne? Also ich hatte den Eindruck, dass wir alle den Verstand ausschalten sollten. Einfach mal, ne? Genau. Und derjenige, bei dem es noch nicht so geklappt hat, versuch es einfach mal. Einfach mal Verstand ausschalten, ja? Klappt wunderbar. Okay, und ausschalten. Ne? Sag mal ausschalten. Ausschalten, genau. Klappt gut, gell? Versuch's einfach mal im Livestream. Man kommt sich auch nicht doof vor oder irgendwie. Das ist einfach... Für dich ganz normal. Ja. Essen und Trinken haben wir heute gehört, ne? Essen und Trinken. Also so wie es in der Welt normal ist, ne? Essen und Trinken, musst du auch geistlich essen und trinken, ne? Wir haben am Anfang so ein bisschen das Wort gehört, war Essen. Danach haben wir getrunken, ne? Und du merkst dann, wie im Natürlichen auch, umso mehr du trinkst, desto betrunkener wirst du, ne? Desto mehr schaltet dein Verstand aus, ja? Also du kannst dann so viel trinken, dass du vielleicht morgen gar nicht mehr weißt, was du heute getan hast. Also ich weiß nicht, ob der Marcel morgen noch weiß, was er heute getan hat. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich... Aber das ist wie, ich weiß nicht, ich weiß, ihr seid ja alle fromm und habt nie Alkohol getrunken, aber wenn ihr mal zu viel Alkohol getrunken habt, dann wisst ihr am nächsten Morgen vielleicht auch nicht mehr, was ihr getan habt. Ja, ne? Genau. Also, und so ist es teilweise im Geist auch, ne? Also, wenn ich ab und zu predige, weiß ich gar nicht so richtig, was ich predige, weil es einfach rausfließt, ja? Weil einfach Gott übernimmt und ich höre mir danach ab und zu nochmal die Predigt an und denke mir, was kam da alles raus? Ja, was, ja. Und, also das Gute ist ja, um das mal reinzuschieben, also im natürlichen Betrunken passieren ja meist komische Sachen. Oder die, die du meist nicht willst. Wenn du im Geist betrunken bist, ja, und wenn Gott das macht, ja, dann kannst du davon ausgehen, dass nur gute Sachen passieren, ja. Da, also wirklich, da baut's dich auf, da baut's die anderen auf, ne, und die anderen fühlen sich auch mal freier, können auch mal lachen, die, wo sonst immer zum Lachen in den Keller gehen, die lachen auch mal hier, ne, ja. Und das ist einfach ein freies Gefühl, ja. Das ist, also es befreit mal, ja. Also, nee, das befreit dich, meine ich. Es ist einfach wow, ja. Und deswegen ist es so wichtig, was wir auch vorher gehört haben, dass wir uns füllen, ja. Jeden Tag einfach füllen. Du musst einfach gefüllt sein, weil wenn du gefüllt bist, ne, genau, füll, immer mehr füllen. Der Marcel braucht immer noch ein bisschen mehr, ne, da geht noch ein bisschen was. Ja, aber wenn du gefüllt bist, ja, dann kann der Heilige Geist wirken, ja. Und wenn der Heilige Geist wirkt, dann hast du Kraft da dahinter, dann hast du Leben da dahinter, dann hast du Freude da dahinter. Ja, vielleicht fällt dir nicht immer gerade was ein, was du gerade sprechen musst, ja, oder was du sprechen möchtest, aber ist egal, weil letztendlich, es hat Substanz. Selbst, ne, selbst wenn du nichts sprichst, es hat Substanz, weil er da ist, weil seine Gegenwart da ist, weil seine Herrlichkeit da ist, ja. Ja, ist so. Und deswegen ist es so wichtig, zu essen, das Wort Gottes zu essen, ne, und aber auch zu trinken. Ich meine, ist eigentlich ganz logisch, ne, wenn du mal ein paar Wochen nichts mehr isst und nichts mehr trinkst im Natürlichen, geht es dir nicht mehr so gut. Ne, du schaust auch nicht mehr so gut aus und du merkst einfach, irgendwas fehlt dir, ja. Und ja, also, ja, ist so, ne? Aber ihr lacht jetzt, ja? Wenn. Was wollte ich jetzt sagen? Ja. Ja, ihr lacht, gell? Ja, genau, ihr lacht. Aber, wow, wo ist der Faden hin? Ja, genau. Wenn du das im Geistlichen halt auch mal machst, ne, ein paar Wochen lang nichts mehr essen und nichts mehr trinken, ich meine, vielleicht sieht man es nicht glaub, auf den ersten Blick, aber geistlich gesehen schaust du dann auch ziemlich schlecht aus, ja. Also dir geht's einfach nicht mehr gut und das wird auch, also im Natürlichen sieht man das auch irgendwann, das kannst du irgendwann nicht mehr verbergen, weil dir geht's einfach nicht gut, ja. Deswegen ist es wirklich so, so, so wichtig und das Schöne ist ja, im Natürlichen kannst du übertreiben, ne? Wenn du im Natürlichen übertreibst mit Essen, ne, dann hast du da den Essensgötzen, dann kannst du aber auch den Trinkgötzen haben, was auch immer. Das Schöne ist, im Geistlichen mit dem Heiligen Geist kannst du gar nicht genug kriegen, ja. Also du kannst nicht zu viel essen, du kannst nicht zu viel trinken. Es geht nicht im Heiligen Geist, ja, sondern da musst du wirklich gefüllt sein. Und das Schöne ist, wenn du so richtig gefüllt bist, ja, dann schwappt's einfach über, ja. Dann schwappt es über auf deinen Nachbarn, ja. Streck dich mal aus zu deinem Nachbarn, genau. Schenk dem auch mal gerade noch mal ein, weil es kann gar nicht genug sein, ne. Ja, ja. Jetzt vielleicht ein bisschen hochprozentiger mal, so die kleinen Schnäpschen da, ne, genau. Du am Livestream darfst auch gerne mal, also im Geistlichen, ne, auch mal so ein Schnäpschen trinken. Ich muss gucken, dass ich da nicht reinkomme, sonst. Ja, und dann merkst du einfach, wie es immer leichter wird, ja, da merkst du einfach so, wie im Natürlichen auch, ja, es gibt ja Leute, die im Natürlichen so erstmal so ziemlich zurückhaltend sind, ja, die sich auch schwer tun, dann einfach mal auch aus sich rauszukommen und auch mal was zu sprechen, jemand anders anzusprechen, ja. Aber umso mehr Schnäpsle die haben, ne, das merkst du dann so richtig, wenn sie mal so in die Wirtschaft reingezogen werden, umso mehr sie dann mal trinken, ja, dann dann werden die auf einmal gesprächig, ja, dann hören die gar nicht mehr auf zu reden, ja, aus denen quillt's einfach raus, ne, du erkennst die Leute nicht mehr, ne, du denkst dir, ja, jetzt kenne ich den oder diejenige schon ein halbes Jahr, die spricht doch gar nichts oder der spricht doch gar nichts, und wenn die dann mal ein bisschen was getrunken haben, ne, dann quillt es einfach so aus denen raus, ja. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Also, ich hab's schon öfters erlebt, genau. Die anderen gehen nicht in die Wirtschaft, okay, auch gut. Ja, aber so ist es im Geist auch, ja. Also du kannst vielleicht eine Person schon ganz, ganz, ganz, ganz lange kennen, aber wenn der Heilige Geist auf diese Person kommt, ja, wenn diese Person sich füllt mit dem Heiligen Geist, ich sag dir, du wirst diese Person nicht mehr wiedererkennen, weil sie einfach getoucht wird vom Himmel, ne? Und du wirst da Sachen in ihr erkennen, die du vorher sagst, wow, die kannte ich ja noch gar nicht an dieser Person, wow, und das kommt auch aus der raus, ne? Und da fängt es dann richtig an, aus dieser Person rauszusprudeln, ja? Und das ist das, was wir einfach brauchen, ja? Und das ist das, was wir täglich brauchen, ja? Der Tobi hat's in seiner Predigt vorher hat das gesagt, ja? Gott ist unendlich, ja? Das Weltall ist unendlich. Aber ich sag dir, diese Unendlichkeit steckt auch in dir drin, ja? Die steckt wirklich in dir drin. Die hat Gott in dich hineingelegt, diese Unendlichkeit. Das heißt, na, wenn du sagst, wow, jetzt kam das mal raus, dann sagst du, wow, das ist ja cool, ja? Dass jetzt das rausgekommen ist, und dann gehst du weiter im Geist, dann isst du weiter und trinkst du weiter, und morgen kommt schon wieder was noch Tieferes raus. Ja, und du wirst merken, wow, da steckt ja noch mehr da dahinter. Gott hat ja noch mehr in mich hier reingelegt, ja. Du musst einfach nur hungrig und durstig sein. Das ist das Wichtigste, ja. Und das ist auch das Wichtigste in dieser Zeit gerade, ja. Hungrig und durstig nach Gott zu sein. Weil wenn du hungrig und durstig nach Gott bist, ja, dann wird dir der Heilige Geist so viel reinlegen, dass es einfach aus dir heraussprüht, ja. Und damit musst du einfach mal anfangen. Ja, das ist auch das, ne, du musst mal Hand anlegen. Auch das haben wir heute gehört, ja. Nicht einfach nur warten und sagen, wie Sabrina gesagt hat, na, in 3 Jahren, da starte ich, da weiß ich, da ist mein Tag, ne, in 3 Jahren am 17. Dezember 2000, keine Ahnung, was wir dann haben, ja. Da ist mein Tag, da starte ich durch, ne. Oder wenn ich, ja, ich hab geguckt, wann ich mich in der Glory Live Schule angemeldet habe, wenn das Jahr vorbei ist, ne, dann starte ich durch. Nee, also, nach dem Jahr wirst du wieder warten, ne? Und nach den 3 Jahren wirst du auch wieder warten. Das bringt nichts. Ne? Das ist, wie Sabrina gesagt hat, jetzt müssen wir starten. Jetzt musst du dich fühlen. Jetzt musst du das Essen und das Trinken. Und dann wirst du merken, wow, da geht was voran. Wow, da ist was in mir drin. Ja? Und ich habe das einfach auch, oder ich merke das immer wieder bei mir selber, ja. Ich versuche mich immer wieder nach neuen Sachen auszustrecken, ja. Ich versuche mich immer, das, was ich einfach haben möchte, ja, das ziehe ich mir mit einem Hunger, mit einem Durst und mit einem Hunger und sag, Herr, da möchte ich, ne, da bete ich drum, ne, und da strecke ich mich danach aus, und ja, und das ist einfach dann so ein Herzenswunsch, wo ich mich täglich eigentlich danach ausstrecke, und du merkst einfach, wie es dann auch langsam kommt, ja. Das fängt vielleicht kommt es auch plötzlich, ne, aber meistens ist es einfach so ein kleiner Prozess, ne, das fängt dann so klein an, dann merkst du da und da schon den Fortschritt, ja, und dann geht es weiter, ne, dann wird es immer mehr und mehr und mehr und mehr, und irgendwann denkst du, wow, jetzt hast du es erreicht, ne, aber dann kommt wieder der nächste Hunger, ne, dann streckst du das nach dem nächsten aus, ja, dann streckst du dich nach was anderes aus, was du wieder haben möchtest, weil es Gott einfach in dir hineinlegt, ja, und es ist einfach wirklich so wichtig, diesen Hunger und diesen Durst zu haben. Ja, und wenn du diesen Hunger und diesen Durst nicht hast, habe ich heute einfach noch Eindruck. Eindruck war ein ganz einfaches Wort, Eindruck. Ja, dass wir das einfach nochmal aktivieren. Ja, ich habe vorher auch so das gehabt, dass Gott wirklich heute für jeden von uns so ein Download bereithält. Ja, so ein richtiger Download. Also das heißt, so, wenn du so einen Herzenswunsch hast, ja, wenn du so eine Erwartung hast, ich habe einfach so den Eindruck vorher gehabt, Gott hat für uns alle heute so ein Download für uns vorbereitet. Ja, so ein richtiger Download. Und ganz ehrlich, der Download hängt an dir, ja. je nachdem, was du für eine Vorstellungskraft heute mitbringst, ja, je nachdem, wie du die Zeltpflöcke eng oder kleiner, desto größer oder kleiner wird der Download. So hatte ich das einfach als Bild. Deswegen einfach als Ermutigung, ja, streckt euch wirklich, wenn wir das jetzt dann gleich machen, streckt euch wirklich komplett aus, ja, streckt euch aus und sagt, Herr, das möchte ich, ja, das möchte ich, ja, reißt wirklich das Himmelsreich, also in dem Fall diesen Download, reißt den wirklich vom Himmel runter, ja, er ist da, er will abgeholt werden, ja, er will wirklich, Gott möchte uns heute Abend wirklich verändern, ja, er möchte uns wirklich verändern, er möchte uns, keine Ahnung, weiß nicht, ich hatte gerade einfach Weisheit, Führung, na, er möchte uns aber auch Gaben und so weiter. Er möchte das, was einfach in deinem Herz ist, das möchte er dir heute geben. Ja? Aber es liegt an dir. Es liegt an dir, es wirklich runterzuziehen. Es liegt an dir, das zu tun. Ja? Wenn wir die Bibel angucken, ja, Gott guckt immer nach den Menschen letztendlich, die auch hungrig sind, ja, die ein reines Herz haben, die vor ihm kommen und sagen, ja, das möchte ich, ja, das will ich, ja. Und Gott befähigt dann letztendlich auch und Gott macht es dann letztendlich auch. Aber der erste oder der zweite Schritt letztendlich, ja, der erste Schritt ist, dass er es dir ins Herz reinlegt, aber der zweite Schritt letztendlich liegt an dir, es wirklich auch abzuholen. Ja, und deswegen, warum spreche ich heute so lange darüber? Weil ich euch einfach sensibilisieren möchte. Holt es wirklich ab. Seid offen da dafür. Habt die Erwartung da dafür. Habt den Hunger da dafür. Ja, und habt wirklich die Erwartung, ja, er macht es. Ja, er macht es. Habt diesen Glauben da dafür. Weil es gibt auch nichts Schlimmeres zu sagen, ja, der schwätzt ja schon wieder 10 Minuten jetzt über dieses Thema, wann fängt er denn jetzt endlich an, ja? Und nachher da gehst du irgendwie so ein Geist und jetzt habe ich's. Ah, nee, habe ich doch nicht und war eh alles für den Katz den Abend. Das möchte ich einfach nicht, ja? Ich möchte einfach diesen Fokus wirklich auf diesen Download, auf Jesus letztendlich jetzt wirklich fokussieren und dass ihr euch wirklich mit ganzer Herzenshaltung heute Abend ausstreckt, ja? Weil ich glaube wirklich, Gott hat heute Abend da was ganz, ganz Besonderes vor. Und einfach so von der Vorbereitung noch kurz, ja, er hat wirklich, er hat uns das Wort gegeben, ja, er hat uns das Ganze letztendlich heute Abend gelenkt, bis hin, dass wir unseren Verstand ausgeschaltet haben, ja, und du kannst auch keinen Download mit dem Verstand machen, das geht einfach nicht, das wird nicht funktionieren. Oh, Herr, wo ist der Download? Ich sehe nicht, ja, ich sehe nicht, oh, alle haben den Download, nur ich habe den Download nicht, ja, Verstand, kannst du gerade mal, ja, bringt nichts, Verstand. Deswegen ist es so wichtig, einfach den Verstand auszuschalten, einfach wie ein Kind hinzugehen und sagen, Herr, wo ist mein Download? Danke, und ich will diesen Download jetzt und ich danke dir, dass ich diesen Download kriege. Ne? Mein Sohn, sorry Joel, aber ne, wenn der was will, der lässt nicht locker. Ne? Und wenn ich noch im Homeoffice sitze und gerade ein Meeting habe, das ist doch dem egal. Ne? Entschuldigung, Joel, der kommt halt trotzdem rein, ne? Und sagt, hey, das will ich jetzt, ja? Das will ich jetzt. Ja, und wenn ich sage, Kamera an und egal, ich will es jetzt trotzdem haben, ja? Ja, aber hallo? Ja, das ist zielstrebig. Ja. Aber das machen wir nicht jeden Tag. Ja, aber das ist zielstrebig. Das heißt, der lässt nicht locker, ja? Genauso sollten wir auch nicht locker lassen. Also das heißt, wenn du jetzt was im Herzen hast, wenn du jetzt wirklich das sagst, diesen Download will ich haben. Lass nicht locker, bis du diesen Download hast. Ja? Halleluja. Und da lassen wir uns als einfach, wie ihr euch am besten, sage ich mal, fühlt euch locker, ob ihr sitzen bleiben möchtet, aufstehen möchtet oder was auch immer. Aber lasst uns in Sprachen beten. Und dann werde ich einfach ein paar Worte sagen und dann einfach mal den Download empfangen. Karabashandra basia drabasandra barabashikoro bohodia drabashikarabacha leriendra rarabashia drabasandra barabashandra. Am Livestream mach einfach mit, bet auch in Sprachen. Karabashia drabarabashandra barabashikoro boholibisiandra barabashia drabasandra. Tarararabashikarabasandra barabashandra rarabashikoro boho. Lady andra rarabashikarabasandra barabashikoro boho. Pira rarararabashia drabararabashandra rarabahadra. Lady andra rarabashikarabasia drabarabashikoro boho. Und macht wirklich in Gedanken, na, bereitet euch schon mal darauf vor, auf die Erwartung, ja, da ist mein Download, da ist genau das, was in meinem Herzen ist, das empfange ich jetzt dann. Lidia rararaba shikaraba sandra baraba shikoroboho pira rararaba shandara rararaba ha karararaba shikoroboho rianda rararaba shandara baraba shandara baraba shandara baraba shikorob kura rararaba shikaraba sia rararaba. Und jetzt streck dich mal ganz bewusst aus. Und Herr, ich danke dir jetzt für jeden Einzelnen, Herr. Ich danke dir für diesen Download jetzt, Herr. Für jeden Einzelnen, ganz besonderen Download, Herr. Und diesen Download nehmen wir jetzt wirklich in Empfang. Ich danke dir. Danke, Herr, für jeden Einzelnen, Herr, jetzt. Danke, Herr, genau jetzt, Herr, für diesen Download, Herr. Genau das, was im Herzen ist, Herr. Ich danke dir, Herr, dass das jetzt ja vom Himmel genau runterkommt, Herr. Für einen neuen Download, Herr. Für eine neue Offenbarung, Herr. Für einen neuen Raum des Geistes, Herr. Für neue Zuteilungen. Herr, ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Mehr von dir, Herr. Mehr von dir. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Koraba shikaraba siadraba shandarararabacha parababa shikaraba. Und jetzt lass nicht locker, sondern zieh es wirklich vom Himmel. Zieh es wirklich rein. Zieh es rein. Kirarararaba shikorobocho. Pirarararaba shakarababacha. Kirarararaba shikorobocho. Lararararaba shikarabacha. Titarararaba shikalalalalababa shikoroboho pirarararaba shikaraba sandarararaba baha korarararaba shikoroboho diandarararaba shikoroboho pirarararaba shikaraba sandarararaba shiadrabaha tarararaba shandarararara. Oh, danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr. Oh, danke, Herr, danke, Herr, für, ja, für frische Offenbarungen, Herr, für neue Offenbarungen, Herr. Danke, Herr, für neue Offenbarungen von deinem Wort, Herr. Ich danke dir, Herr. Oh, da ist mehr. Da ist neue Tiefe, Herr. Danke, Herr, danke, Herr. Ich sehe gerade einfach auch bei Herzen, die noch weiter reingehen in die Liebe Gottes, ja. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr, danke, Herr, für da eine neue Dimension dieser Liebe in ihrem Leben, Herr. Danke, Herr, das setzt mal frei, Herr, in Jesu Namen. Halleluja, Herr. Ich höre auch, oder ich sehe gerade immer das Wort Gunst vor mir. Gunst. Ich danke dir, Herr, für noch mehr Gunst, Herr, im Leben, Herr. Egal, wo die Person hingeht, Herr. Danke, Herr, für Gunst, Herr. Egal, wo sie hinkommt. Gunst in dem Namen Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Diese Gunst setzt mal frei, Herr, in Jesu Namen. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Karabashi karabasi adrabashi. Dann sehe ich gerade immer noch so einen Adler, der gerade an seinen Federn da so zupft und diese nachwachsen und alles. Und ich glaube einfach Verjüngung, ja. Ich glaube einfach Verjüngung und frische Kraft und Stärke, ja. Dass alles, was alt ist einfach oder was nicht mehr so funktioniert, wegkommt jetzt in dem Namen Jesus. Und da Verjüngung da ist, da neue Knochen da sind, neue Muskeln da sind, neue Zellen da sind und da einfach Verjüngung kommt in Jesu Namen. Danke, Herr, für Verjüngung in Jesu Namen, Herr. Und es setz mal frei jetzt in Jesu Namen, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Wie so ein Adler, Herr, dass wir aufsteigen, immer mehr aufsteigen, ja. Mehr Herrlichkeit sehe ich einfach auch gerade, ja. Mehr Herrlichkeit. Halleluja. Wo einfach diese Herrlichkeit ständig mitgeht, ja, deine Herrlichkeit ständig mitgeht, wo einfach wir in Räume reingehen und die Menschen einfach merken, wow, da kommt einfach Licht hinein, ja, wo einfach, ja, und ich ich setze das einfach frei, weil ich das einfach gerade sehe, ja. Ich setze das wirklich frei, wo ich einfach gesehen habe, wie Personen Räume betreten und um sie herum fangen die Leute an, auf die Knie zu gehen und zu weinen und Sünden zu bekennen und umzukehren. Und das setze ich jetzt frei in dem Namen Jesus. Ich setze diese Herrlichkeit wirklich frei in Jesu Namen und ich danke dir, Herr, dass deine Herrlichkeit immer mehr zunimmt in uns, Herr. Halleluja, Herr. Ich danke dir, dass wir so gefüllt sind von dir und so überfließen von dir, Herr, dass es einfach Auswirkungen hat in unser Umfeld, Herr, dass der Himmel wirklich Schritt für Schritt hier auf der Erde geht mit uns, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Oh, danke, Herr, für neue Zuteilungen, Herr. Halleluja. Halleluja. In Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Karabashikarabacha. Karabashandarararabacha. Karabashikarabach sandarararabacha. Korabashikarabacha. Lalalalabachandra. Oh, Herr, mehr von dir. Mehr von dir. Da warten noch ein paar Downloads, deswegen mache ich einfach noch ein bisschen weiter. Ich habe einfach gerade den Eindruck, ein paar Downloads fehlen noch. Karabashikarabasiadrabachandra. Ich habe einfach gerade die Prozentzahl so gesehen, 89, ne? Also wir sind, bei manchen sind wir noch bei 89%, da fehlen noch 11% vom Download, das will ich jetzt nicht unterbrechen, ne? Sonst musst du nachher wieder von vorne anfangen. Karabashikarabasiadrabasandrabarabashikarabachandra. Karabashikarabasiadrabarabashikoroboho. Lidiandrabarabashikarabaha. Ich habe noch einen Eindruck, was wir uns alle ziehen sollen. Und das ist wirklich alles, was wir tun, aus seiner Kraft tun. Nicht aus dieser natürlichen Kraft, sondern Herr, wir nehmen das jetzt, diese Zuteilung, diesen Download. Herr, dass wir alles, was wir tun, mit deiner Kraft und aus dir heraus tun. Und ich danke dir für die Leichtigkeit, die kommt, indem wir es aus dir heraus tun. Halleluja, wir nehmen das. Danke, Herr. Danke, Jesus. Und wirklich für göttliche Ergebnisse danke ich dir, Herr, wo wir es aus mit dir und aus dir heraus tun, Herr. Nimm das wirklich im Glauben, zieh das im Glauben. Das ist für dich, für jeden, für jede Arbeit, für alles, was wir tun. In Jesu Namen, Herr, danke. Danke, alles mit dir, alles aus dir und göttliche Früchte und göttliche Ergebnisse, Vater. Wir preisen und loben dich, Herr, danke. Danke auch für jeden am Livestream. Halleluja, danke, nimm das. Ah, das ist eine Sache im Geist, die du im Geist nimmst und woran auch Gott dich erinnern wird immer wieder. Halleluja, danke, Heiliger Geist, dass du uns erinnerst daran. Oh, Halleluja, immer alles aus dir und mit dir zusammen zu machen. Oh, danke, Herr. Preisen und loben dich, Herr. Wir preisen und loben dich, Herr. Ja, ich habe einfach auch gerade so Federn gesehen, also ganz leicht, also da ist wirklich, da ist dieser Download da, ziehst dir, Herr, diese Leichtigkeit, ja, ziehst dir vom Himmel, Herr, diese Leichtigkeit jetzt in Jesu Namen. Danke, Herr. Und ich habe einfach noch so ein großes Paket an Download und das können wir uns auch noch ziehen, wo ich einfach gesehen habe, ja, und das brennt mir einfach so auf dem Herzen, ja, und vielleicht ziehe ich mir, aber ihr könnt mitziehen, ne? Ich habe einfach so gesehen, na, so Worte, die Welt wirklich die Menschen berühren, ja, also das heißt, dass du wirklich genau weißt, das sollst du jetzt bei diesen Menschen tun. Das sollst du jetzt bei diesen Menschen sagen, ja. So sollst du jetzt diesen Menschen begegnen, ja. Dass es lebensverändernd ist. Und das können wir nicht wissen, ja. Aber der Herr weiß es, ja. Der Herr weiß es. Und ich habe einfach so auf dem Herzen, dass das zunimmt bei uns allen, ja. Dass wir wirklich Worte haben, die Menschen verändern, ja. Dass wir Worte haben, die auferbauend sind. Dass wir Worte der Liebe haben, ja. Die einfach direkt ins Herz reingehen, wo dieser Mensch einfach sagt, wow, das kommt direkt vom Himmel, ja. Das kommt direkt von Jesus, ja. Und das ziehen wir uns jetzt einfach auch. Und ich danke dir, Herr, dass du uns zum richtigen Zeitpunkt, ja, immer die richtigen Worte gibst, Herr. Ich danke, dass du uns zum richtigen Zeitpunkt immer genau zeigst, was wir tun sollen, wie wir es tun sollen, Herr. Ich danke dir, Herr. Und wir ziehen uns jetzt da und wir geben uns da eine neue Dimension rein, ja, Herr. Wir ziehen uns dann, also wir gehen da einfach noch tiefer hinein, Herr. Und wir danken dir jetzt, Herr, dass es da ist, Herr, und dass wir es einfach erfahren dürfen, Herr, dass wir jetzt da weiter reingegangen sind, Herr, in diese Tiefen der Tiefen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wir einfach mit Menschen sprechen, Herr, und die werden direkt von dir berührt, Herr. Dafür danke ich dir, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Oh, du bist einfach gut, Herr. Du bist einfach fantastisch, Herr. Du bist einfach genial, Herr. Du bist phänomenal, Herr. Und wir danken dir wirklich heute Abend für eine neue Zuteilung, für mehr von dir, Herr, für eine neue Füllung von dir, Herr. Und wir danken dir, dass wir wirklich verändert heute Abend rausgehen aus diesem Intensivabend, der wirklich intensiv heute wieder ist, Herr, intensiv mit dir, Herr. Und wir danken dir einfach da dafür, Herr. Danke, Herr, in Jesu Namen, Herr. Lasst uns wirklich Jesus da mal einen Applaus geben. Halleluja. Halleluja. Und wie war es mit den Downloads? 100% abgeschlossen. Das ist super. Ja, es ist wirklich so wichtig, ja. Und weil wir es vorher hatten auch nochmal von Verstand und Geist, ja, diese Downloads, die sind so wichtig. Das Wort ist wichtig, die Füllung ist wichtig, aber auch diese Erwartung, diese Downloads sind so wichtig. Und wir sollten das wirklich jeden Tag machen. Ja, auch jeden Tag die Erwartung haben, da gibt es mehr, da ist mehr für mich im Himmel, da ist mehr für mich vorbereitet, ja. Und wenn du sagst, wow, heute ist schon wieder gut, dann wird es morgen noch besser, ja, und übermorgen wird es noch besser und übermorgen gehst du noch tiefer rein. Da ist einfach immer mehr, mehr, mehr, mehr. Da ist immer Hunger, Hunger, Hunger, Hunger. Da ist Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Und das möchte ich einfach noch freisetzen, ja. Hunger, Hunger, Hunger, Hunger, Hunger. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, ja. Sag's mal deinen Nachbarn. Hunger, Hunger, Hunger, Hunger. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Oh, da ist mehr, ja. Da ist echt. Da ist mehr. Da ist so viel mehr. Und das dürfen wir uns einfach nicht entgehen lassen, ja. Also ich möchte nicht dann am Ende meines Lebens dastehen und dann sehen, was ich alles verpasst habe, sondern ich will es einfach mitnehmen, ja. Ich will es einfach mitnehmen, dieses Leben, was Gott für mich vorbereitet hat. Weil das ist es, was glücklich macht letztendlich. Ja, das ist es, das, was dich und mich glücklich macht, weil es in unserem Herzen drin ist. Genau, also die Ermutigung, Hunger, Hunger, Hunger, Durst, Durst, ja? Und dann gehen wir einfach voran. Und der Verstand ausschalten. Zumindest beim Ziehen. Genau, ja. Es ist wirklich, es ist eine, ich weiß nicht, die Irme hatte das, glaube ich, mal gesagt, vor Jahren schon. Es ist eine Formatierung, ne, diejenigen, wo sich von der Festplatte auskennen, es ist eine Formatierung von unserer Festplatte. Letztendlich unsere Seele wird formatiert, ja, und wird mit neuen Downloads vom Himmel gespeist. Ja. Das heißt, wir werden immer mehr verändert in sein Bild. Ne. Unsere Seele, die das Weltliche drin hat, ja, die den Mangel noch in sich letztendlich so vielleicht noch ein bisschen trägt, ja, die einfach noch die Vergangenheit teilweise gespeichert hat, die muss einfach formatiert werden. Ja, die muss platt gemacht werden und die muss neu gespeist werden, und zwar mit dem Wort Gottes. Ja, und das machst du jedes Mal, wenn du die Bibel liest, ja, dann löschst du wieder ein bisschen was auf deiner Festplatte, also in deiner Seele, und holst dir den Download runter und machst wieder eine kleine Portion Himmel da rein. Ja, und so umso mehr du das machst, desto mehr merkst du einfach, ne, wie deine Seele immer mehr formatiert wird. Deine Festplatte, ne, die wird immer vom Alten mehr und mehr und mehr gelöscht, ne, von den Erinnerungen. Und es kommt immer Neues und Neues und Neues. Und das ist das Wort Gottes. Ja. Und darin dürfen wir dann leben. Ja. Darin sagst du dann letztendlich, ich bin eine neue Schöpfung. Ne, das ist das, was wir am Sonntag gehört haben. Ich bin eine neue Kreatur. Ich bin vollkommen. Ich bin gesegnet mit jedem himmlischen Segen. Ja? Ich gehe von Gnade zu Gnade, von Segen zu Segen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und nichts kann mich aufhalten, weil der, der in mir lebt, ist größer als der, der in der Welt ist. Ja? Es gibt einfach nichts mehr, was mich aufhalten kann. Es gibt nichts, was mich niederdrücken kann. Ich habe keine Probleme, ich habe vielleicht Herausforderungen, aber ich habe den Problemlöser in mir und es ist Jesus Christus. Ja? Und das ist eine Formatierung von deiner Seele. Das wirst du so in der Welt nicht hören. Ja? Das kriegst du sonst nirgends. Das kriegst du nur mit den richtigen Downloads vom Himmel. Deswegen downloaden, downloaden, downloaden. Genau. Halleluja.